Es geschah letzten Sommer. Er hat meine Freunde umgebracht. Jetzt ist er hinter mir her. Er lässt mich dafür bezahlen, was wir ihm angetan haben.